London versinkt im Chaos, Berlin und Paris rücken zusammen. Das könnte ein Signal dieses Tages sein. Während das Kopfschütteln über die Kapriolen der Theresa May in der Hauptstadt immer sichtbarer wird, soll in Aachen ein Zeichen gesetzt werden, gegen den Trend, nur noch nationale Interessen in den Vordergrund zu stellen. Und so interpretiert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet den neuen deutsch-französischen Vertrag am Morgen im Deutschlandfunk auch als Antwort auf den drohenden Brexit, sollte er nun geordnet oder im knallharten Bruch mit Brüssel erfolgen. Das Signal, mein Land first, das ist nicht unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist, wir bewältigen die großen Probleme zusammen. Vom Klimawandel über die Digitalisierung, über die Wissenschaftsentwicklung. Und es ist die Grundbotschaft, in diesen Zeiten kann das kein Land mehr alleine. Und je enger Länder zusammenarbeiten, desto wirkungsvoller können sie sein. Der Praxistest des Vertrages steht allerdings aus, ob Deutschland und Frankreich wirklich wieder zum Motor Europas werden können, wenn die Briten raus sind, muss sich noch zeigen. Und die Ratlosigkeit der britischen Premierministerin ruft mehr und mehr Unverständnis hervor. Theresa May will nachverhandeln, insbesondere über die Nordirland-Frage. Merkel und Macron waren sich bisher mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einig, dass genug verhandelt wurde. Bisher habe ich mich mit Kritik an May wirklich zurückgehalten, meint Justizministerin Katharina Barley gegenüber unserem Sender. Aber jetzt scheint die Geduld der Sozialdemokratin am Ende zu sein. Wenn man ankündigt, einen Plan B vorzulegen, dann sollte man es auch tun. Und was sie jetzt vorgelegt hat, ist ja tatsächlich eine ziemliche Nullnummer. So kommen wir nicht weiter. Und ich sehe es auch so, dass sie hauptsächlich auf Zeit spielt. Und das ist ein Spiel mit dem Feuer. Barley hat neben dem Deutschen einen britischen Pass. Sie ist Spitzenkandidatin der SPD bei der Europawahl im Mai. Sie hat die Hoffnung auf eine zweite Abstimmung in Großbritannien noch nicht ganz aufgegeben. Sie macht aber auch deutlich, dass es gerade in der Nordirland-Frage ihrer Ansicht nach keine Zugeständnisse Europas geben darf. Ein Wiederaufflammen des blutigen Konfliktes zwischen Protestanten und Katholiken könnte die Folge sein. Daher gilt für sie: Inhaltlich wird an dem Abkommen nichts geändert, das ist ganz klar. Es war ja nicht unsere Idee, dieser Brexit. Und die ganzen Versprechungen, die den Britinnen und Briten gemacht wurden damals in der Kampagne, die beruhten eben zum großen Teil auf Unwahrheiten. Wenn es am Ende ein zweites Referendum geben sollte, dann gäbe es sicherlich auch die Möglichkeit, bei den zeitlichen Vorgaben diese Spielräume zu schaffen. Der Ball liegt bei den Briten nach wie vor. Das bekräftigt auch die neue CDU-Vorsitzende. Annegret Kramp-Karrenbauer spricht über den harten Brexit, der nun drohe, weil May am Austrittsdatum 29. März festhalten möchte, sei der Spielraum enger geworden. Und eine Verschiebung des Brexit-Datums mache zudem nur Sinn, wenn vorher klar sei, was noch einmal besprochen werden soll. Vielleicht doch eine zweite Abstimmung? Kramp-Karrenbauer hatte in der Londoner Times einen öffentlichen Aufruf an die Briten zum Verbleib in der EU mit unterzeichnet. Weil eben der harte Brexit mit negativen Folgen im Raum stehe, mache dieser Brief Sinn, betont Kramp-Karrenbauer. Parteifreund David McAllister, Ex-Regierungschef in Niedersachsen mit britischen Wurzeln, der heute dem Auswärtigen Ausschuss im Europaparlament vorsteht, fordert das Parlament in London im SWR-Interview dazu auf, endlich zu Entscheidungen zu kommen. Es reicht im britischen Parlament jetzt nicht nur Nein zu sagen, man muss auch positiv, konstruktiv etwas jetzt nach vorne präsentieren, aber auch bitte etwas, was auch von Seiten der Europäischen Union akzeptabel ist. Unterdessen hat die britische Labour-Partei am Vormittag erstmals eine Parlamentsabstimmung über ein zweites Referendum ins Gespräch gebracht. Der Druck auf Theresa May könnte damit noch einmal stärker werden.